Wir sind drei mit Idioten, doch machen Money mit dem Shit. Du bist auch bisschen rappen, deine Frau spielt da nicht mit. Das nenn ich Pech, ich würd sagen die Scheißen, aber du lässt dir alles gefallen. Bist weiter am Neiden, ich hab Erfolg mit der Musik, ich mache die ich lebe. Weil ich weiter reime, keinen Fick auf Hater gebe. Obwohl sie sagen, dass das dumm ist und mir nichts bringt, werd ich irgendwann mal der sein, der vor 4000 Likes singt. Ich bin ein reimender Idiot, Englisch kann ich das nicht aussprechen. Ein Hamster sitzt auf einem Esel, gar nicht hab mich draufsetzen. Du bist Nekrophil, du spritzt auf Tote. Ich sitz in meinem Zimmer und es schnitt auf Brote. Ich bin Farmer und werd ein Klein bei Drogen. Ich hab das Charisma bekommen, die Einschaltquoten. Meine Bitch steht auf Eier wie ne Kuckucksuhr. Sie ist besessen davon, wie so ne Kuckucksuhr. Wir sind wie dumm und dümmer und wie dick und doof. Scheiß auf die Backware, ich geh'n Fick aufs Brot. Comedy Rap, so wie Mittermeier, Michael. Hier daran ist Witze, Reime, so wie Witterseck. Und in dem Land, wo alles hinten nachhängt, wo Backup Rapper rappen und Berühmtheiten Fazing. Hey, das ist Fazit, so wie Dotter in der Mai. Und diese Reime, die Idioten, stoppen diesen Scheiß. Durch die Mucke, die ich bis jetzt gemacht habe. Es war vor circa 2 Jahren, als ich sie entdeckte, meine Gabe. Ich saß zu Hause im Zimmer mit den Bros, wir waren am Texten. Plötzlich kam ein Feedback, ey, du solltest doch da rappen. Ich nahm es an und bin jetzt drauf und dann wirst du erreichen. Ich seh mich als den König, alle die Stürze sollen sich schleichen. Mit dem Track jetzt zeig ich euch, jetzt was in mir steckt. Mich wollen verheiratete Frauen und ihre Betten werden fett. Deine CD kostet nicht so wie ne gratis aktivieren. Du bist lächerlich und fragst, wie soll die Matrix funktionieren. Ich mag Keanu Reeves, kann das sein, ob dieses Werk das stimmt. Ich find das alles amüsant mit diesem Typen, aber Kerke. Wovon überlebst du, wenn du keine CDs verkaufst? Du überlegst auszuziehen und fragst dich, ob diese Idee auch taugt. Gut, du sagst bye bye, Österreich auch. Nach Bangladesch und guckst du Pornos, weil du findest Frauen vom Mangas fest. Wir sind wie dumm und dümmer und wie dick und doof. Scheiß auf die Backware, ich geh'n Fick aufs Brot. Comedy Rap, so wie Mittermeier, Michael. Hier daran ist Witze, Reime, so wie Witterseck. Und in dem Land, wo alles hinten nachhängt, wo Backup Rapper rappen und Berühmtheiten Fazit. Ey, das ist Fazit, so wie dort dahin der Mai. Und diese Reime, die Idioten stoppen diesen Scheiß. Wir sind wie dumm und dümmer und wie dick und doof. Scheiß auf die Backware, ich geh'n Fick aufs Brot. Comedy Rap, so wie Mittermeier, Michael. Hier daran ist Witze, Reime, so wie Witterseck. Und in dem Land, wo alles hinten nachhängt, wo Backup Rapper rappen und Berühmtheiten Fazit. Ey, das ist Fazit, so wie dort dahin der Mai. Und diese Reime, die Idioten stoppen diesen Scheiß.